Erster an diesem Tag wird Gott eine große Schlange töten. Er wird den Drachen im Meer töten. Zweiter an diesem Tag singt man über einen schönen Weinberg. Dritter ich, Gott, bin sein Beschützer. Ich gieße ihn immer mit Wasser. Niemand soll ihm schaden. Ich beschütze ihn Tag und Nacht. Vierter, ich bin nicht mehr zornig. Wenn ich Dornen und Gestrüpp finde, werde ich kämpfen. Ich werde alles verbrennen. Fünfter, aber die Menschen sollen zu mir kommen. Sie sollen Frieden mit mir schließen. Sechster, später wird Jakob stark werden. Israel wird wachsen und blühen. Sie werden die ganze Welt mit Früchten füllen. Siebter, hat Gott sein Volk so gequält wie seine Feinde? Wurde es getötet wie seine Mörder? Achter, nein. Gott hat sie weggeschickt. Er hat sie durch einen starken Sturm vertrieben. Der Ostwind wehte dabei. Neunter, so werden Jakobs Sünden vergeben. Das ist das Ergebnis seiner Reinigung. Er wird alle Altäre zerstören. Die Götzenbilder werden nicht mehr stehen. Zehnter, die starke Stadt ist leer. Sie ist verlassen wie eine Wüste. Kälber weiden dort. Sie fressen die Büsche ab. Elfter, wenn die Äste trocken sind, brechen sie ab. Frauen kommen und zünden sie an. Dieses Volk versteht nichts. Darum hat Gott kein Mitleid mit ihnen. Zwölfter, an diesem Tag wird Gott Getreide sammeln. Er sammelt es vom Fluss Euphrat bis zum Bach Ägyptens. Ihr, die Söhne Israels, werdet einzeln gesammelt. Dreizehnter, an diesem Tag wird eine große Trompete blasen. Alle, die in Assyrien waren, kommen heim. Alle, die nach Ägypten geschickt wurden, kommen heim. Sie werden Gott in Jerusalem anbeten.